Okay, I want to show you the picture from last week. Ein Bild von letzter Woche. We're talking about paradigm shifts. What do you see here? Da haben wir gesprochen über Paradigmenwechsel. How old is this lady? Wie alt ist diese Dame? Is she 85? 85? Or is she 23? 23? We're talking about paradigms. Wir sprechen da über Paradigmen. There's actually two ladies in the picture. Das sind eigentlich zwei Damen im Bild. Depends how you see it. Es kommt darauf an, wie man das betrachtet. And so we don't see the world as it is. Wir sehen die Welt nicht so, wie sie eigentlich ist. We see the world as we are. Wir sehen die Welt so, wie wir sind. And so it is with Christianity. Und genauso ist es einfach mit der Christenheit. We don't see what God intended for the church as it is. Wir sehen nicht das, was Gott beabsichtigt hat für die Gemeinde, so wie sie ist. So much as how we are. Wir nehmen das nicht so sehr wahr, praktisch so wie es ist, sondern eher wie wir sind. We see it through our gifts. Wir sehen das durch unsere eigenen Gaben. We see it through our experiences. Durch unsere eigenen Erfahrungen. Through our upbringings. Durch die Art und Weise, wie wir großgezogen wurden. We see it as we are. Wir sehen das so, wie wir sind. We don't see the whole picture. Aber wir sehen nicht das gesamte Bild. 1. Corinthians 13 says we all see in part. 1. Korinther 13 heißt es, wir sehen alle momentan nur stückweise. Nobody's got the whole picture. We niemand all hat das gesamte Bild. Wir sehen alle nur ein Stück when davon. We get to heaven, we'll see the whole picture, aber wenn clear. Wir in den Himmel kommen, dann werden wir das gesamte Bild sehen, aber ganz klar. Someone mentioned this week that isn't that postmodernism? Jemand hat letzte Woche gesagt, so im kleinen Moment, ist es nicht Postmodernismus? That we all can see the same picture different ways. Dass wir das gleiche Bild sehen, aber von verschiedenen Winkeln einfach anders. I spoke with a pastor in Russia a couple years ago. Vor ein paar Jahren sprach ich mit einem Pastor in Russland. And he was getting into postmodernism. Und er hat sich da so in diese postmoderne Richtung bewegt. And he said to me, er sagte mir, Pastor Rob, John 3:16 does not mean the same for every country. For every culture. Pastor Rob, also Johannes 3,16 bedeutet nicht alles das Gleiche praktisch in jeder Kultur, in jedem Land. So what does it mean? Dann was bedeutet es dann? It means what it means to you. Also es bedeutet so das, was es halt für dich bedeutet. I said, you mean for God so loved the world? Du möchtest also sagen, Gott hat so sehr die Welt geliebt, sent his only son, dass er einen einzigen Sohn gesandt hat, that whoever believes in him would not perish, auf dass wer auch immer an ihn glaubt, nicht verloren geht. But have eternal life? Sondern ewiges Leben hat. That means different things to different cultures, to different generations. Das bedeutet also verschiedenes, also in verschiedenen Kulturen, verschiedenen Generationen. Yeah, it means what you want it to mean. Naja, es bedeutet das, was du gerne da haben möchtest. That's postmodernism. Und das ist Postmodernismus. That means there's no absolutes. Es gibt keine absoluten Dinge. You interpret it like you want. Du interpretierst das, wie du möchtest. It's not what we're talking about here. Das ist nicht, worüber wir sprechen. We're talking about a multitude of scripture that are true. Wir sprechen über eine Menge an Schrift, die wahr ist. People that are gifted differently with different experiences. Menschen, die einfach begabt sind mit verschiedenen auch Erlebnissen in ihrer Begabung. Seeing the same picture from different angles. Die das gleiche Bild aus verschiedenen Blickwinkeln sehen. So we're talking about evangelicalism versus charismatic. Wir wollen das einmal gegenüberstellen, die evangelikale Seite gegenübergestellt der charismatischen Seite. Okay, we are a non-charismatic church. Wir sind eine nicht charismatische Gemeinde. With a lot of charismatics in it. Mit einer Menge charismatischen Leuten darin. That's who we are. Whatever that means. Yeah. Yeah. Okay. Here we go. Right. So now, I talked to different people after service on Sunday. Ich habe mit verschiedenen Leuten gesprochen nach dem Gottesdienst last am Sonntag. Week, letzte Woche. Alamonde said to me. Alemanne sprach zu mir. He said to me, "Do you know that I'm a Pentecostal?" Hast du gewusst, dass ich ein Pfingstler bin? I was raised Pentecostal. Ich bin als Pfingstler aufgewachsen. I am like full Pentecostal. Ich bin voll ein Pentecostal, like ein Pfingstler. The whole deal. Also alles komplett. You know, like I love to be emotional. Ich liebe es einfach, so emotional dabei zu sein. But I chose this church. Aber ich habe diese Gemeinde gewählt. Because of the preaching of the word. Wegen der Predigt des Wortes. That's why I came here. Deswegen bin ich gekommen. But I'm still a Pentecostal. Aber ich bin immer noch ein Pfingstler. I didn't know that. Das habe ich nicht gewusst. Person said to me this morning, eine andere Person hat heute früh gesprochen. They were crying after the message this morning. Die haben einfach Tränen in den Augen gehabt nach der Botschaft heute früh. It was a gentleman between 40 and 50. Es war also ein Herr zwischen 40 und 50. And he said, I was raised charismatic. Er sagte, ich bin aufgewachsen charismatisch. And I switched over to evangelical. Und dann habe ich so gewechselt in den evangelikalen Bereich. The thing that broke my heart. und das Thema, was mein Herz gebrochen hat, war, dass beide Seiten von der anderen Seite gesagt haben, die andere Seite, die ist nicht gut. Also ich möchte das jetzt nicht verallgemeinern, es kann auch sein, dass einfach eine Gemeinde war, die über eine andere Gemeinde schlecht gesprochen hat. In dem Fall eine Gemeinde und noch eine Gemeinde, die übereinander schlecht gesprochen haben. I want to read a letter I got this week from an evangelikale Schwester. Ich möchte deinen Brief lesen, den ich von einer evangelikalen Schwester bekommen habe. Over 40. Okay. Lieber Rob. Dear Rob. Ich habe nie verstanden, was an charismatisch, bedenklich, ja sogar gefährlich sein soll. I have never understood what it is about charismatic that should be dangerous. Ich fühlte allerdings jahrelang für mich, dass es für mich nicht dran war. I felt for many years that for me it wasn't the thing. Ich fühlte mich in der konservativen Szene gut aufgehoben. I felt very well and in the right place in the conservative scene. Das heißt, ich war weder neugierig darauf, noch wollte ich bewusst damit in Verbindung kommen oder mir aus dieser Richtung Erfahrung holen. That means that I wasn't really curious about it. I didn't want to come in connection with it, or I didn't want to even have experiences from this direction, the charismatics. Ansonsten war ich im ersten Jahrzehnt meines Glaubenslebens eifrig in der gesamten österreichischen freievangelikalen Szene unterwegs. But the first decade of my Christian life, I was very zealous in the whole free evangelical scene in Austria. Habe alles an Seminaren und Veranstaltungen konsumiert, verschlungen. I took in everything I could at seminars and events. Was zeitlich nur irgendwie möglich war, ich wollte lernen, lernen, lernen. As far as I had time, I just wanted to learn, learn, learn. Interessanterweise habe ich in Büchern über natürliche Dinge immer sehr gemocht und gesucht, jedoch in der Praxis war ich zu ängstlich, sie erleben zu wollen. Interestingly enough, I liked to read about supernatural things in books, but in the practical life, I was too afraid to experience them. Diese Einstellung hat sich geändert. But my attitude has changed. Ich öffne mich heute bewusst neuen Erfahrungen aus anderen Lagern. I open myself consciously to new experiences from the other camp. Ich bin sogar sehr neugierig geworden. Allerdings weiß ich auch heute, alles muss ich nicht erleben. I was even curious, but then I know that today I don't have to experience everything. Ein Beispiel: Die gesamte Szene des Befreiungsdienstes ist mir auch heute noch in manche Details fremd. One example, the whole scene of deliverance is for me in some details foreign. Ich hatte damit Begegnungen und fragte mich hinterher, ob das wirklich Gott gewollt ist, war, was ich da erlebt habe. I had encounters in this area and asked myself afterwards, was that something that God really wanted me to experience? Ich habe mich vom ersten Tag an gefreut, als die CIG ihre Antennen nach außen gestreckt hat. I was really happy from the first day on when CIG decided to put their antennas out. Um mehr Erfahrungen mit dem Heiligen Geist zu machen. To have more experiences with the Holy Spirit. Und Übernatürliches zuzulassen. And to allow the supernatural to come in. Für mich war das ein Zeichen an Wachstum, Stärke, ein Wurzel in Gott und sich seine reichen Möglichkeiten zu öffnen. For me, this was a sign of growth, strength, being rooted in God, and to open ourselves to the riches of his possibilities. Ich war schon länger überzeugt, dass wir bisher nur einen kleinen Teil seiner Fülle wirklich erlebt hatten. Und nun ging es gemeinsam vorwärts zu mehr. Halleluja. I was convinced for a while that we had only experienced a small part of his fullness, and now we are going further. Hallelujah. Amen. It's great, huh? One of our biker buddies, our biker brothers from Switzerland, was here this week. Einer unserer Motorradbrüder aus der Schweiz war hier. And he wanted to have lunch with me. Und wir sind gemeinsam Mittagessen gefahren. Me and his wife and Tommy and Anna Marie. Und da war ich und seine Frau und Thomas Holy und Anna Marie. And Mary and we sat Mary. Down. Wir saßen zusammen. And a few seconds later he said, okay, ich komme zum Punkt. Ein paar Minuten später sagte er, ich komme zum Punkt, sagte er. Okay. Ich sag okay. Okay. Ja, sag was. And he said I had a dream. Er sagte, ich hatte da einen Traum. For 2 weeks. Vor 2 Wochen. I said, yeah. He says, and you and me were in the dream. Und wir beide waren im Traum. Okay. Sag okay. And he said, I didn't understand the dream. Ich habe den Traum nicht verstanden, sagte er. Until I heard the message last week. Bis ich die Botschaft gehört habe letzte Woche. And he says, your experience with the whole spectrum of Christianity. Deine Erfahrung da mit dem ganzen Spektrum der Christenheit. Is exactly mine. Ist genau auch meine. It's exactly mine. Ist genau auch meine. I've been a Christian 35 years now. Ich bin jetzt seit 35 Jahren Christ. Exactly the same as me. Und gleiche Erfahrung. And he said, and the Holy Spirit wants me to tell you. Und der Heilige Geist sagt mir, ich soll dir sagen. Stay the course. Bleib genau auf dem Kurs. Stay the course. Bleib auf dem Kurs. It is the right way. Es ist genau richtig. Now that's coming from someone who is presently more charismatic, maybe Pentecostal than it would be Evangelicale. Und das ist von jemandem, der vielleicht mehr der auf der charismatischen Seite oder pfingsterischen Seite ist, als auf der evangelikalen. So I want to address this issue today. Also möchte ich einfach dieses Thema einmal ansprechen. What does it mean to be biblical? Und was bedeutet es, biblisch zu sein? When someone says, that is unbiblical, wenn jemand sagt, das ist unbiblisch, you have to ask them this question. Dann musst du diese Frage stellen. In what sense? In welcher Weise? In what sense are we talking? In welcher Weise sprechen wir da? Now, there's a broad sense and there's a strict sense. Und da ist ein weiter Sinn oder eine weite Meinung und eine enge Meinung. I want to name my son Hansi. Wenn ich zum Beispiel meinen Sohn Hansi nennen möchte. Well, that's kind of an unbiblical name. Naja, Hans ist eher ein unbiblischer Name. It's not. Well, depends what you mean. Naja, das kommt drauf an, was du da meinst. You mean is it a non-biblical name? Meinst du da, das ist ein nicht-biblischer Name? Yeah, that's what I meant. Ja, das meine ich schon. I mean, it's not in the Bible. Ich kann das in der Bibel nicht finden, Hansi. And we are really serious Christians. Und wir sind sehr ernsthafte Christen. Why wouldn't you name your son a Bible name like Moses or Noah? Warum nennst du ihn nicht nach der Bibel irgendwie Moses oder Noah? Like Elijah or Elisha. Oder Elia oder Elisa. Ezekiel. Oder Hesekiel. Something biblical. Something etwas biblisches. You gave Hansi. Your son a non-biblical name. Du hast deinem Sohn einen nicht-biblischen Namen gegeben. Okay, man. Okay. I'll pray about it. Da werde ich drüber nachdenken und beten. I got it. Ich hab's verstanden. I'm gonna name my son Judas. Ich werde meinen Namen Judas nennen. I just like the sound of it, you know what I mean? Klingt einfach gut, Judas. It's got a little meat to it, Judas. Judas. That's... Okay, now you have a biblical name. Jetzt hast du einen biblischen Namen. But is it a biblical name? Aber... Ist das jetzt ein biblischer Name wirklich? Right? Like, what do we mean by biblical? Was meinen wir, wenn wir da von biblisch sprechen? You're gonna name your kid Judas? Du wirst deinen Sohn Judas nennen? Yeah, I think it's gonna make him tough. Yeah, er wird ein harter Mann werden. You ever hear that song by Johnny Cash? Von Johnny Cash, hast du mal gehört? A boy named Sue. Ein Mann namens Sue. Father named his kid Sue. Also der Vater hat seinen Sohn Sue genannt. Son hated him his whole life. Und der Sohn hat ihn das ganze Leben gehasst. Finally he found his father to kill him. Und schließlich hat er seinen Vater gefunden und er wollte ihn umbringen. And as they were fighting, the father finally said, I named you Sue to make you tough. Und da kämpfen sie so und ringen sie miteinander. Und schließlich sagt der Vater, sagt, ich habe dich Sue getauft, damit du ein harter wirst. I'm naming my son Judas because I want him to be tough. Ich nenne ihn Judas, weil er... wirklich hart sein soll. But is it really biblical? Aber ist das wirklich biblisch? It is biblical. Ja, es ist biblisch. But in what sense? Aber in welchem Sinne? And so we have a broad sense that it's not biblical because it's not in the Bible. Da haben wir es also im weiten Sinne, es ist nicht biblisch, weil wir es in der Bibel nicht finden. And then we have a sense it's biblical because it's in the Bible. Dann haben wir den engen Sinn, es ist biblisch, weil wir es in der Bibel finden. But when we're talking something is unbiblical, wenn wir aber darüber sprechen und sagen, da ist etwas unbiblisch, we're really saying this. Dann sagen wir eigentlich Folgendes. In most cases, in den meisten Fällen, that is contrary to God's purpose for his people. Dass es einfach im Widerspruch steht zu Gottes Zweck und Absichten für sein Volk. As revealed in the scripture. Wie es ja uns in der Schrift offenbart. When someone says something is unbiblical. Wenn jemand sagt, das ist unbiblisch. So, when someone says, I am a biblical Bible, let's say this, I'm a Bible believer, I'm a biblical Christian, let's say that. Wenn jemand sagt, ich bin ein Bibelgläubiger, ein biblischer Christ. What constitutes a biblical believer? Was stellt das so einen biblischen Gläubigen her? You can answer yes or no. Du kannst ja oder nein antworten. Number one. Nummer eins. Because he believes the Bible is true. Ja, ist er das, weil er glaubt, dass die Bibel wahr ist? Is inspired by God. Inspiriert ist von Gott. From Genesis 1:1. Von am 1. Buch Mose Kapitel 1 Vers 1. All the way to Revelation 22. Bis zur Offenbarung Kapitel 22. Does that constitute a biblical believer? Macht ihn das zu einem biblischen Gläubigen? Yes or no? Ja oder nein? Well, I'll throw this in. Ich werde mal Folgendes dazu sagen. James chapter 2 verse 19. Jakobus Kapitel 2 Vers 19. You say you believe. Du sagst, du glaubst. But even the devil believes. Aber selbst die Teufel glauben. And the demons shudder. Und die Dämonen, die zittern. So because I actually believe that the Bible, or I say I believe it, that the Bible is true and everything in it. Und das sage ich so. Die Bibel ist wahr und alles, was da drin ist. Does that make me a biblical believer? Macht mich das zu einem biblischen Gläubigen? No. Nein. Number two. I believe all that and I actually have spent years studying my Bible. Also ich glaube das alles und ich habe auch Jahre damit zugebracht, die Bibel so zu studieren. Where I can quote a multitude of verses. Und so kann ich auch eine ganze Menge an Versstellen zitieren. And I can teach any chapter of the Bible. Und ich kann auch so jedes Kapitel in der Bibel euch lehren. On the spot. Und so auf Anhieb. Just name the chapter and I'll teach you it. Ja, sag mir dein Kapitel und dazu would kann that, ich dich lehren. Would that make you a Bible believer? Mach a biblical believer? Das zu einem biblisch Gläubigen? No. Auch nicht. Why? Warum? The devil knows the Bible. Der Teufel kennt die Bibel. Matthew chapter 4. Matthäus Kapitel 4. He was throwing Bible verses at Jesus. Er hat da Jesus Bibelverse vorgeworfen. And he was quoting them. Und er hat sie sogar zitiert. Number three. Nummer drei. I not only believe the Bible. Es ist nicht nur so, dass ich die Bibel glaube. To be inspired by God. Und von ihr glaube, dass sie von Gott inspiriert ist. 2 Timothy chapter 3 verse 16. 2. Timotheus Kapitel 3 Vers 16. I not only know the Bible. Es ist nicht nur so, dass ich die Bibel in dem Sinne kenne. Psalm 1 verse 3 and meditate on it day and night. Psalm 1 Vers 3 und Tag und Nacht drüber nachsinne. But I obey the Bible. Ja, ich gehorche der Bibel sogar. I obey it. Ich gehorche ihr. Does that make me a Bible, a biblical believer? Macht mich das zu einem biblisch Gläubigen? No. Auch nicht. Why? Warum? Let's turn to 1 Corinthians chapter 4. Schlagen wir einmal hin zum 1. Korinther Kapitel 4. And let's read it. Und lesen wir das einmal. This is the Apostle Paul writing. Der schreibt Apostel Paulus. To me, he's writing to a critical minority of hardliners in Corinth. Er schreibt da an eine kritische, aber sehr kleine Minderheit von Hardlinern in Korinth. He says, but to me it's a very small thing that I'm examined by you. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstage beurteilt werde. Or by any human court. In fact, I do not even examine myself. Tatsächlich, ich beurteile mich aber auch selbst nicht. Everybody say, what? Wie bitte? What's he talking about? Worüber redet er da? Let's go further, verse 4. For I am conscious of nothing against myself. Denn ich bin mir selbst nichts gegen mich bewusst. Yet I am not by this acquitted. Aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. But the one who examines me is the Lord. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. Verse 5. Therefore, do not go on passing judgment before the time, but wait until the Lord comes. So urteilt nicht etwas vor der Zeit, sondern wartet, bis der Herr kommt. Last part. Here it is. Who will bring to light the things hidden in darkness and disclose the motives of men's hearts? And then each man's praise will come to him from God. Welche auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Ratschläge, oder anders gesprochen, die Motive der Herzen offenbaren wird. A biblical believer. Ein biblisch Gläubiger. He believes the Bible is inspired by God. Er glaubt, dass die Bibel von Gott inspiriert ist. He studies his Bible. Er studiert sie. He obeys his Bible. Er gehorcht der Bibel. But his motive. Aber sein Motiv. His motive lines up with the cross. Der echte, seine Motive sind in einer Linie mit dem Kreuz. His motive is he loves God with all his heart, soul, mind and strength. Sein Motiv ist, dass er liebt Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft und ganzem Verstand. Only God can judge the motive of the heart. Nur Gott kann die Motive des Herzens beurteilen. So much of obedience to the Bible. So viel Gehorsam gegenüber der Bibel is influenced by the fear of men. Ist einfach nur beeinflusst oder motiviert von dem Gehorsam, der Angst vor den Menschen. The desire for the praise of men. Oder von dem Wunsch, einfach irgendwie Lob von anderen Menschen zu bekommen. And when that's my desire, und wenn das mein Verlangen ist, no matter how much I believe the Bible to be true, egal wie sehr ich da glaube, dass die Bibel wahr ist, no matter how much I know the Bible, und egal wie sehr ich da die Bibel kenne, no matter how much I obey the Bible, und egal wie sehr ich die Bibel gehorche, if my motive is self, wenn mein Motiv nur Eigennutz ist, I am not a biblical believer. Dann bin ich nicht ein biblisch Gläubiger. Matthew chapter 7 verse 20-21. Matthäus Kapitel 7 Verse 20 und 21. Many will say, Jesus said. Jesus sagt da, viele werden an diesem Tag sagen. Many, I tell you the truth. Ich sage euch die Wahrheit. Many will say on that day. Viele werden an diesem Tag sagen. But Lord, Herr, we prophesied in your name. Wir haben in deinem Namen Prophezeiungen ausgesprochen. We did miracles. Wunder gewirkt. And I will say to them. Und er sagt dann, ich werde zu ihnen sagen. Depart from me. Weicht von mir. I do not know you. Ich kenne euch nicht. Wow, come on. Na, kleinen Moment. This is heavy duty stuff. Das sind doch sehr schwerwiegende Dinge. Listen to this verse from Romans 2. Römer Kapitel 2. Here's a question first. Eine Frage zuerst. And this is going to really blow your mind. I hope it does. Und ich hoffe, dass das wirklich voll durchfährt. Here's the question. I won't even answer it. Hier kommt eine Frage. Ich werde es nicht einmal beantworten. Maybe. Vielleicht doch. Is it possible? Is it possible? Ist das nur irgendwie entfernt möglich? Living in some mountain village in Tibet. Dass vielleicht irgendjemand, der so in einem Bergdorf in Tibet lebt, who's never heard the gospel, doesn't even know what a Bible is, der noch nie etwas von dem Evangelium gehört hat, der auch nicht ansatzweise weiß, was eine Bibel ist, to technically be more biblical, könnte der technisch gesprochen biblischer sein, than someone who graduated Bible school, als jemand, der die Bibelschule abgeschlossen hat, has much of the Bible memorized, und viel von der Bibel da auswendig and weiß, preaches the Bible every Sunday. Und die Bibel sogar jeden Sonntag predigt. Here's the verse. Hier kommt der Vers. Romans chapter 2, verse 14. Römer Kapitel 2, Vers 14. In the Elberfelder. In der Elberfelder. Denn wenn Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur die Dinge des Gesetzes ausüben, so sind die, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Sie beweisen. Okay, you have to translate. I'll translate myself. Sie beweisen das Werk des Gesetzes. Sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen mit Zeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen und auch entschuldigen am Tage, dass Gott das Verborgene der Menschen richtet. Wow. Did you get that? When nations who don't have the Bible. Okay, wenn Nationen die Bibel Gesetz nicht haben. Is talking about the Bible. Das Gesetz spricht von der Bibel. When countries that don't have the Bible. Wenn ganze Länder die Bibel vielleicht nicht haben. From their conscience. Aus ihrem Gewissen heraus. From their conscience. Aus ihrem Gewissen heraus. Sense the truth. Die Wahrheit das spüren. And live by it. Und auch gemäß dieser Wahrheit, die sie das spüren, leben. They become a law unto themselves. Da werden sie sich selbst zum Gesetz. Love your neighbor as yourself. Wie lieb deinen Nächsten wie dich selbst. You don't have to know the Bible. Du musst die Bibel nicht unbedingt kennen. To sense that in your heart. Um im Herzen zu spüren, dass das richtig ist. The heart of the Bible. Da ist das Herz der Bibel. Jesus said, "The love your neighbor as yourself is the entire law and the prophets summed up in one statement." Jesus sagt in einer Aussage, nämlich liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ist die gesamte Schrift und die Propheten einfach zusammengefasst. So when I claim to be a biblical believer, wenn ich dann für mich beanspruche, ich sei wirklich ein biblisch Gläubiger, it includes what motivates me to obey God. Und dann schließt es auch ein, was mich da motiviert, überhaupt Gott Matthew zu glauben und ihm 6, zu gehorchen. Matthäus Kapitel 6. Jesus said to the Pharisees, da sagte Jesus zu den Pharisäern, you fast, ihr fastet, you pray, ihr betet, you do all these things publicly, ihr macht all diese Sachen in der Öffentlichkeit, you put money in the offering, dann gebt ihr noch Geld da in die Spende. You fast on the street corners, you pray. Da fastet ihr an den Straßenecken, betet. And when you fast, you make yourself look so sad. Und wenn ihr fastet, dann schaut ihr dann bewusst so ganz traurig aus. Hey, you don't look good. Du schaust nicht gut aus. Ja. Don't tell anyone, but I'm fasting. Sag's niemand. Aber ich faste. It's been about 2 weeks now, but sind schon zwei Wochen. Don't tell anyone, please. And Jesus said, "You have your reward now." Und Jesus sagt, du hast deinen Lohn schon jetzt. Because the motive of your heart was the praise of men. Weil das Motiv deines Herzens war einfach den Lob von den Menschen einzustreifen. So when we talk about being biblical, wenn wir darüber sprechen, biblisch zu sein, we are talking about living out God's purpose as revealed in the Bible for us. Dann sprechen wir davon, einfach Gottes Zweck und Absichten auszuleben, so wie sie uns in der Bibel geoffenbart sind. Which includes the motive of the heart. Und das schließt ja die Motive des Herzens mit ein. Hebrews chapter 4, verse 12. Hebräer Kapitel 4, Vers 12. The word of God is quick and powerful. Das Wort Gottes ist lebendig und scharf. Sharper than any two-edged sword. Schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Able to divide asunder between the thoughts and motives of the heart. Auch in der Lage, zwischen den Gedanken und Motiven des Herzens zu unterscheiden. That's what the Bible does. Das, was die Bibel it macht. Discerns your motive. Und es ist ein Unterscheider der Motive. Why do you do what you do? Warum machst du das, was du da tust? Now, what motivates me every day, was mich jeden Tag motiviert, is that I know I'm going to stand before Jesus one day. Dass ich weiß, dass ich eines Tages vor Jesus stehen werde. It's just going to be me and him. Und dann werden wir beides sein, nur Romans, er und ich. Romans chapter 14, verse 12, Römer Kapitel 14, Vers 12 says, we are going to stand before God. Da heißt, wir werden einmal vor Gott stehen. And he's going to ask us questions. Und er wird uns da Fragen stellen. You got to give answers. Und wir werden da uns beantworten he's müssen. He's going to review my life. Und er wird dann mein Leben einfach durchschauen. And 1 Corinthians chapter 3, 1. Korinther Kapitel 3, da steht es auch. Says that some of us will stand before God. Einige werden vor Gott stehen. And everything we did in our life will be burned up. Und alles, was wir da in unserem Leben getan haben, wird dann in der Prüfung einfach aufgebrannt there werden. There are Christians who will have no praise of God when they stand before Him. Und da wird es Christen geben, die von Gott dann kein Lob empfangen werden, wenn sie vor ihm stehen. Everything will be burned. Alles da wird vom Feuer verzehrt werden. Because Paul said in that chapter, the foundation is Jesus Christ. Paulus sagt da ja, dass die Grundlage der Christus ist. Jesus said, "Why do you call me Lord, Lord?" Jesus sagt, warum nennt ihr mich Herr, Herr? Luke chapter 6, verse 46. Lukas Kapitel 6, Vers 46. Why do you call me Lord? Warum nennt ihr mich Herr? When you don't do what I say. Wenn ihr doch nicht das tut, was ich sage. He wants us to do what he says. Er möchte, dass wir tun, was er sagt. Which includes loving him from the heart. Das schließt ein, ihn vom Herzen zu lieben. Okay. Now, the charismatic evangelical picture. Und jetzt kommen wir zurück zu diesem Bild. Charismatische Seite, evangelikale Seite. 1 Corinthians chapter 13, verses 1 through 3. 1. Korinther Kapitel 13, Verse 1 bis 3. They give us the whole spectrum of Christianity in 3 verses. In 3 Versen wird das gesamte Spektrum der Christenheit aufgezeichnet. If you speak in tongues. Wenn du in Zungen sprichst. If you are a charismatic Pentecostal, you speak in tongues. Wenn du charismatisch bist und Pfingster bist, du sprichst of in Zungen. Men and of angels. In Sprachen der Menschen und sogar der Engel. And you don't, are you not motivated by God's love? Aber du bist nicht motiviert von Gottes Liebe. It's nothing. Dann ist es nichts. It's zero. Nichts. Null. And move over to the other side of the spectrum. Jetzt gehen wir auf die andere Seite des Spektrums. If you understand all mysteries. Wenn du alle Geheimnisse verstündest. And all knowledge. Und alle Erkenntnis hast. And even have the faith to say to that mountain, be removed. Und selbst den Glauben hättest und du könntest den Berg sagen, weg mit dir, fahr hinfort. And the mountain moves. Und der Berg bewegt sich. And it's not motivated by God's love. Es ist aber nicht von Gottes Liebe motiviert. It profits you zero. Dann nützt es dir gar nichts. Nothing. Null nichts. And if you give all your goods to feed the poor. Und wenn du all deine Güter hingeben würdest, um die Armen zu speisen. And you even give your body to be burned as a martyr. Und du wirst so deinen Leib hingeben, um da als Märtyrer am Scheiterhaufen zu enden. And it's not motivated by God's love. Aber es ist nicht motiviert durch Gottes Liebe. It profits you nothing. Dann nützt es dir gar nichts. 26 years ago. Vor 26 Jahren. Before I even say that, let me share two of the biggest myths I've come to. Two things that I realize are the biggest myths. Da gibt's zwei Dinge, die größten Mythen sind. Regarding the charismatic evangelical spectrum. In Hinblick auf dieses evangelikale oder charismatische Spektrum. Number one. Punkt eins. Myth. Mythos Nummer 1. That evangelical people are not filled with the Spirit. Da behaupten Leute von einer Seite, dass die Evangelikalen nicht gefüllt werden mit dem Heiligen I've heard Geist. That. I've heard that. I get so grieved by that. Das habe ich schon gehört. I've und das heard ist that. Etwas, was mich so sehr betrübt. I've been evangelical for 29 years. Ich bin jetzt evangelikal seit 29 I Jahren. I was never spirit filled. War ich nie Geist erfüllt? Why? Because I didn't speak in tongues and prophesy? Weil ich nicht in Zungen gesprochen habe, nicht prophezeit habe? Are you reading your Bible? Lest ihr eure Bibel? I was in German class 27 years ago. Vor 27 Jahren war ich da in einer Deutschklasse. I met another American Christian. Und da traf yeah. ich eine andere amerikanische Christin. She was a girl missionary. Yeah. Sie war das ein Mädel, die Missionarin war Within in Österreich. Within like 1 minute, she wanted to know my spiritual gifts. Innerhalb einer Minute wollte sie meine geistigen you Gaben speak hören. In tongues? Sprichst du in Zungen? You prophesy? Prophezeist du? Are you baptized in the Holy Spirit? Bist du getauft im Heiligen Geist? She was beating me up. Und so gab sie mir da rechts und links. She was telling me how unspirit-filled I was. Und sie hat mir nur gesagt, wie wenig geisterfüllt ich war. But I was the one who was suffering long. Und ich war ich der da Langmut beweisen musste. I was the one who was kind. Und der auch da freundlich sein musste. I was the one who was not rude. Und nicht so bösartig gegenüber. I was the one who was believing all things that this might turn around. Und der alles glaubt auf, dass ich das vielleicht noch drehen könnte. If I sized her up from 1 Corinthians 13. Und wenn ich sie da so vielleicht wie soll man sagen, eingeschrieben hätte in 1. Korinther Kapitel 13, Verse 4, in diesem Lichte beobachtet love hätte, suffers long and is kind, die Liebe ist langmütig, sie ist not gütig, envious, is not sie neidet proud, nicht, sie ist nicht stolz, is not rude, ist nicht bösartig, is not easily provoked, lässt sich nicht leicht provozieren, doesn't think evil, denkt nichts Böses, she would have failed every one of them. Dann hätte sie dann all diesen Punkten von 1. Korinther 13 versagt. She's all over me. Und da ist sie so, und sie ist so dabei, mich zu auseinanderzunehmen. The Holy Spirit, und sie sagt, sie hat den Heiligen Geist. When the Holy Spirit's inside of me saying, aber der Heilige Geist in mir sagt, suffer long, be sei langmütig, try to help her. Versuch ihr zu helfen. And I walked out of there thinking, und dann bin ich dann rausgelaufen und habe gedacht, what a deceived young girl. Incredible. Was für eine Frau und wie sehr sie da eigentlich getäuscht. I think I have more love under my fingernail. Ich glaube, ich habe mehr Liebe unter dem Fingernagel. Anyway. Okay. That's just one side of the spectrum. Das war nur eine Seite des Spektrums, wie es sein kann. The big myth going on is that the evangelicals don't have the filling of the Holy Spirit. Und die große Mythe da ist praktisch, oder Mythos ist, dass die Evangelikalen keine Erfüllung mit dem Geist hätten. What is the evidence of the filling of the Holy Spirit? Was ist der Beweis dafür, dass jemand dem Geist gefüllt ist? The Bible doesn't say it's tongues. Und die Bibel sagt nicht, dass die Zungenrede ist. The Bible says the evidence of the Holy Spirit is love. Der Beweis dafür, dass jemand gefüllt ist mit dem Heiligen Geist. Galatians chapter 5 verse 22, the fruit of the Spirit is love. Ist Liebe. Die Frucht des Geistes nämlich Joy. Ist Liebe. Freude. Peace. Am Frieden. Long suffering. Geduld. Gentleness. Freundlichkeit. Goodness. Güte. Meekness. Sanftmut. Faithfulness. Treue. Self-control. Und Enthaltsamkeit. 29 years I've been an evangelical. Seit 29 Jahren bin ich in einem evangelikalen Lager. That's been my focus. Und das ist mein Fokus. Last 7 years we've put our antennas up and we've kind of gone over to examine the other side. In den letzten 7 Jahren haben wir so die Antennen ausgestreckt und einmal geschaut, ob wir die andere Seite auch irgendwie da erfassen können. Let's go to the next verse on there. Can you bring up that verse? You can't bring it up. There's one more. 1 Thessalonians Chapter 5. You see it? Maybe it was the first one. Okay, 1 Thessalonians chapter 5, verse 21 says this. Examine all things. Prüft alles. And hold fast to what is good. Und haltet fest an dem, was gut ist. And abstain from all forms of evil. Und haltet euch fern von aller Form des Bösen. If you want to ever check the Greek grammar, buy a book called. Wenn du da jemals also die griechische Grammatik wirklich auch genau erfassen und prüfen möchtest, dann kauf dir ein Buch. What's it called? Word Studies from Spiros. Complete Word Study of the New Testament by Spiros Zodiatis. Vollständige Wortstudien der Bibel von Spiros Zodiatis. Complete Word Study of the New Testament. Vollständige Wortstudien des Neuen Testamentes. Thick book, he goes word by word and he tells you exactly the Greek grammar of that word. Er geht da Wort für Wort durch und zeigt auch die gesamte Grammatik auf des Neuen Testaments. Examine. Prüft. Is a command. Das ist ein Befehl. With repeated action. Und es soll wiederholt so ausgeführt werden. I command you. Ich befehle euch, macht das immer wieder, ständig prüft das immer wieder. And hold fast, another command, hold fast, haltet fest, to what is good. Haltet fest, was gut ist. So, we took a little stroll, dann sind wir da mal Mary ein bisschen rüber, went to different seminars, waren in verschiedenen Seminaren, began to examine, haben da angefangen, uns das mal so anzuschauen, full spectrum, das gesamte Spektrum, saw things we never seen before, haben Dinge gesehen, die wir nie zuvor gesehen haben. Like, wow. Na, schau mal. Didn't think that was part of it. Whoa, okay. Ich glaub, das ist, was ist das? Held fast to what was good, festhalten, was gut ist, and walked away better people than when we came. Genommen, was gut war, und sind weggegangen als Leute, die besser dann ausgerüstet waren als vorher. We purposed not to judge. Wir haben einfach bezweckt, dann nicht zu richten. Because warum? We are commanded by the Bible not to judge. Weil wir uns ja geboten ist, durch die Bibel nicht zu richten. And that's in this 7 years what I discovered. Und was ich in diesen 7 Jahren entdeckt habe, Myth number 2. Mythos Nummer 2. Charismatics don't know the Bible. Mythos Nummer zwei. Es wird behauptet, Charismatiker würden die Bibel nicht kennen. They know the Bible. Oh, die kennen sie sehr wohl. They may know the Bible better than you. Vielleicht kennen sie besser die Bibel als du. I sat down with charismatic pastors who knew the Bible like unbelievable. Ich saß zusammen mit charismatischen Pastoren, die haben die Bibel wirklich gekannt, einfach durch und durch. Showed me verses I'd never seen. I haben mir Bibelverse gezeigt, die ich noch nie zuvor gesehen habe. I just didn't. Oh, Mann. Okay. Okay. Wow. Wow, two danke. Myths. Two myths. Da sind diese beiden Mythen. Now, where do I want to go with this? There are dangers on both sides of the spectrum. Da gibt es auch Gefahren auf den beiden Enden des Spektrums. And they both come under the category of unbiblical. Und die fallen tatsächlich unter die Kategorie, dass es unbiblisch ist. Meaning they are contrary to what the Bible states is God's purpose for us as His people. In dem Sinne, dass sie einfach im Gegensatz stehen zu dem, was die Bibel einfach uns offenbart, als das, was Gottes Absicht ist für uns. The New Testament talks about be careful of false prophets. Das Neue Testament spricht davon, seid da achtsam und achtet euch oder ja, achtet auf die falschen Propheten. Well, since the Evangelicale don't believe in prophets today. Und die Evangelikalen glauben nicht an Propheten heutzutage. That would mean they'd have to be somewhere on this side. Das würde bedeuten, dass sie dann auf dieser Seite irgendwie sich bewegen. But there is a danger on the other side. Aber da gibt es auch eine Gefahr auf der anderen Seite. There is a danger. Es gibt die Gefahr of holding people back. Dass man Menschen einfach nur zurückhält. Matthew chapter 23 verse 13. Matthäus Kapitel 23 Vers 15. 13. 25 Vers 13. 23 Vers 13. 23 Vers 13. Entschuldigung. Jesus said to the Pharisees. Jesus sagte zu den Pharisäern. You don't go into the kingdom. Ihr geht nicht ein ins Königreich. And you don't allow anyone else. Aber ihr lasst andere auch nicht hinein. There's a holding back. Und so halten sie sie zurück. From experiencing everything God wants. Davon alles zu erfahren, was doch Gott für sie vorbereitet hat. Because of fear. Einfach aus Furcht. Or whatever. Oder was auch immer. On the other side. Dann auf der anderen Seite. There are people who are false prophets. Sind Leute, die falsche Propheten sind. Who will pull us off the basis of the scripture. Die uns da wegziehen wollen von dem Fundament der Schrift. That's their object. That's their intention. Das ist ihre Absicht. Das sind die beiden Extreme. These are hardliners. Und das sind Hardliner. Do you know the Civil War in America? Habt ihr mal dran gedacht an den Bürgerkrieg in Amerika? We lost more soldiers in that war. Da gab es mehr Soldaten als Verlust zu beklagen. Than we did in all the wars America ever fought in together. Mehr Soldaten starben im Bürgerkrieg als in den ganzen anderen Kriegen, die Amerikaner gefochten haben. Revolutionary haben. War. Haben im Revolutionskrieg. The War of 1812. Oder Krieg von 1812. First World War. Erster Weltkrieg. Second World Zweiter War. Weltkrieg. The Korean War. Der Koreakrieg. The Vietnam War. Vietnamkrieg. More soldiers died in the Civil War than all those wars put together. Mehr Soldaten sind gestorben in diesem Bürgerkrieg als in all den anderen Kriegen zusammengenommen. Do you know why? Wisst ihr warum? Because there was a small group of hardliners in the north and a small group of hardliners in the south. Weil das da eine kleine Gruppe war von Hardlinern im Norden und eine kleine Gruppe von Hardlinern im Süden. And a small group of hardliners in the north were inflexible and arrogant. Und diese kleine Gruppe von Hardlinern im Norden, sie waren unflexibel, sie waren arrogant. The small group of hardliners in the south were very interested in having a war so they could get more territory. Und die Hardliner im Süden, die hatten dann großes Interesse daran, einfach den Krieg zu führen, um da Gebietserweiterungen zu betreiben. And the war was absolutely devastating. Und dieser Krieg war einfach so zerstörerisch. Now watch this and we'll close. Schaut mal, dann werden wir abschließen. What is my motive? Was ist mein Motiv? What is my motive? Was ist mein Motiv? I speak to both sides, because. Und ich spreche jetzt so zu beiden Seiten. And I say this to the evangelicals. Und jetzt spreche ich zu den Evangelikalen. Annie Stanley says this. Annie Stanley sagt Folgendes. Acceptance. Annahme. Paves the way to influence. Annahme des anderen eben den Weg auch ihn beeinflussen How zu können. How can we influence someone if we don't accept them? Wie kann man jemanden beeinflussen, wenn man ihn eigentlich als Person gar nicht annimmt? And it goes the same way for the other side. Und das Gleiche gilt für die andere Seite. Are we really as biblical as we think we are? Sind wir wirklich so biblisch, wie wir da denken? Are our motives really as pure as we think they are? Und sind unsere Motive so rein, wie wir da vorgeben und denken? Or is there a little politics involved here? Oder gibt's da so ein bisschen da politische Spiele da drin? A little fear of what someone might think. So ein bisschen, so eine kleine bisschen Ängstlichkeit, was jemand da denken könnte. If that is your motive, wenn das da dein Motiv ist, dein Antrieb, you've just neutralized your Christian life. Dann hast du gerade dein christliches Leben neutralisiert. And when you stand before the Lord, und wenn du dann stehst vor dem Herrn, you're in trouble. Dann wirst du Probleme haben. Because he's going right for the motive. Denn er wird direkt auf das Motiv zeigen. At the motive. Er wird direkt auf das Motiv hinweisen. So what is my motive? Was ist mein Motiv? Now, you know, a lot of churches have a different style. Viele Gemeinden haben unterschiedliche Stile. They don't lift their hands when they worship. Sie heben vielleicht ihre Hand nicht, wenn sie anbeten. That's no problem. Kein Problem. But, aber 1 Timothy chapter 2 verse 8. 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 8. Paul said, da sagt Paulus, I would that men everywhere, ich wünschte, dass überall die Menschen pray beten, and lift their hands. Beten und ihre Hand heben. And it's a repeated action. Und das ist eine wiederholte Handlung. You always pray and you always lift your hands. Die Grammatik zeigt an, dass du immer betest und immer dabei auch die Hand heben kannst. Now, if you don't want to, you can talk to the Lord about it. Und wenn du es nicht möchtest, sprech damit zum Herrn. But aber if you don't do it because the charismatics do it, wenn du das nicht machst, weil die Charismatischen das machen, do you realize how much trouble you are in? Erkennst du, wie viele Schwierigkeiten du dann haben wirst? You are a man pleaser. Du bist jemand, der nur Menschen gefallen Galatians möchte. Galatians chapter 1 verse 10. Galater Kapitel 1 Vers 10. Do I serve men or do I serve God? Diene ich nun den Menschen oder diene ich Gott? If I serve men, I am no longer the servant of God. Und wenn ich nur den Menschen diene, bin ich nicht mehr länger ein Diener Gottes. So I'll close with this. Ich schließe ab mit Folgendem. Dann werden wir es aber noch mal weiter aufnehmen. Am I really as biblical as I think I am? Bin ich wirklich so biblisch, wie ich denke? When we bring it down to the motive of the heart. Wenn wir dann da zum Herzensmotiv kommen. For the charismatics. Die charismatische Seite. Am I really as spiritual as I think I am? Bin ich wirklich so geistlich, wie ich da denke, dass ich sei? The second commandment in Exodus chapter 20. Im zweiten Buch Mose Kapitel 20. Do not take the name of the Lord in vain. Nimm den Namen des Herrn nicht umsonst in den Mund. When you say, God told me, wenn du sagst, Gott hat mir gesagt, and God didn't tell you, aber Gott hat es dir nicht gesagt, you just took his name in vain. Dann hast du seinen Namen missbraucht. It's serious stuff on both sides. Und dazu gibt es auf beiden Seiten einfach sehr ernsthafte Dinge. That's why we need to be careful. Deshalb müssen wir sehr achtsam sein. Just how dogmatic we are about being spiritual. Also wie dogmatisch sind wir da, wenn es darum geht, geistlich zu sein? What's the motive? Und was ist das Motiv dahinter? Do we even fully know our motive? Erkennen wir nur irgendwie auch wirklich unsere Motive? Paul said, I can't even examine my own motive. Paulus sagt, ich erkenne nicht mehr meine eigenen Motive. Ich kann nicht beurteilen. As far as I can tell, I'm okay. Soweit ich das da irgendwie beurteilen kann, bin ich okay. I don't want to know anything except Jesus Christ and him crucified. Ich möchte nichts anderes an meinem Leben haben als Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. 1 Corinthians 2:2. 1. Korinther Kapitel 2 Vers 2. I think I'm okay. Ich denke, dass ich da so ganz but okay bin. But that doesn't mean anything until I stand before the Lord and he says it. Aber das bedeutet überhaupt nichts, bis ich nicht vor dem Herrn selbst stehe und er dazu seine Meinung gibt. If God speaks to me, wenn Gott zu mir spricht, it is better to say, es ist besser, wenn ich sage, I believe, ich glaube, that God spoke to me. Dass Gott vielleicht zu mir gesprochen haben I könnte. God spoke to me. Ich glaube, dass Gott That's zu mir gesprochen a different hat. Category than God spoke to me. Das ist eine ganz andere Kategorie, als zu sagen, Gott hat gesprochen maybe he zu mir. Did. Vielleicht hat er das. But maybe he didn't. Vielleicht nicht. We need to be careful. Wir müssen da sehr achtsam sein. We are not as spiritual as we think we are. Wir sind nicht so geistig, wie wir da von uns denken. Maybe, and we may not be as biblical as we think we are. Vielleicht, und vielleicht sind wir auch nicht so biblisch, wie wir denken. So what is the conclusion? Was ist dann da der Schluss daraus? He who has no sin, throw the first stone. Der keine Sünde hat, werf den ersten Stein. John chapter 8, verse 7. Johannes Kapitel 8, Vers 7. And to close, John chapter 13, verse 35. Johannes Kapitel 13, Vers 35. They will know you are my disciples. Sie werden erkennen, because you love each other. Dass ihr meine Jünger seid, weil ihr einander liebt. Could you imagine? Könnt ihr euch das vorstellen? You stand before the Lord. Da stehen wir vor dem Herrn. And you're charismatic. Und du bist charismatisch. And God says, I got one question. First question. Gott sagt, erste Frage. I want you to tell me how much you love the evangelicals. Ich hätte gerne gewusst, wie sehr du die Evangelikalen geliebt hast. Because your entire reward in eternity is based on that. Weil die ganze Belohnung, die du bekommst in der Ewigkeit, hat ihre Grundlage genau darin, in der Liebe. What if you're an evangelical? Was ist, wenn du ein Evangelikal bist? You stand before the Lord. Stehst vor dem Herrn. And God says, just want to ask one question. Ich hätte mal eine Frage. John 13, 35. Johannes 13, Vers 35. Love one another. Liebt einander. Tell me how you were loving your charismatic brothers and sisters. Sage mir, wie du deine charismatischen Brüder und Schwestern geliebt hast. We're going to review everything you ever said about them and thought about them. Wir werden mal durchgehen, alles, was du da gesagt hast. And the depths of your heart toward them. Und dann auch, was in der Tiefe deines Herzens verborgen war, ihnen gegenüber. Whoa, whoa, whoa, whoa. Wow. Wow. It's right in the Bible. Direkt in der Bibel. It's right in there. Das ist direkt in der Bibel. It's how it's going to be, something like this. Genau so ähnlich wird es sein. So it makes us just want to walk in humility. Und so lässt uns das einfach in Demut wandeln. Examine all things. Prüft alles. Hold fast to what's good. Halt fest an dem, was gut ist. And don't judge anybody. Und richtet niemanden. I'll close with this. Und ich schließe mit Folgendem ab. Examine the what. Beurteilt das was. You can write it down. Prüft es, könnt es niederschreiben. You can examine the how. Ihr könnt das auch genau prüfen und beurteilen. And you can write it down. Das wie. When you touch why someone does what they do, aber wenn du dann zu dem Punkt kommst, warum jemand etwas tut, was er tut, you're gonna be judging. Da bist du dann wirklich am Richten. So, let's pray. If the fruit of the Spirit is love, joy and peace, wenn die Frucht des Geistes Liebe, Freude und Frieden ist, then the root of the Spirit is humility. Dann ist die Wurzel des Geistes die Demut. And Lord, we just humble ourselves before you right now. Und so Herr, wir demütigen uns vor dir hier und jetzt. And we want to repent for our judging. Wir wollen einfach umkehren, Buße tun von unserem Richten. We know that we are nothing outside of your grace. Und wir wissen, wir sind nichts außerhalb deiner Gnade. And so fill us with love. Und so bitten wir dich, fülle uns mit deiner Liebe. Love for our brothers and sisters. Liebe für unsere Brüder und Schwestern. No matter how different they are. Egal, wie verschieden sie uns erscheinen mögen. And love for this world. Und für eine Liebe für diese Welt bitten wir. You love the world so much that you gave everything for it. Du hast diese Welt so sehr geliebt, dass du alles dafür gegeben hast. You gave everything for us. Du hast alles für uns gegeben. Because we were your treasure. Weil wir dein Schatz sind. And Lord, we can't even begin to love you. Und wir können nicht einmal beginnen, dich zu lieben. If we don't let you love us first. Wenn wir nicht zuerst zulassen, dass du uns zuerst liebst. 1 John 4, 9 and 10. 1. Johannes Kapitel 4, Verse 9 und 10. Herein is love. Hierin ist Liebe. Not that we loved God. Nicht, dass wir Gott geliebt haben. But that he loved us. Sondern dass er uns geliebt hat. And gave his life as a propitiation for our sins. Und sein Leben hingegeben hat als Sühnung, als Wiedergutmachung für uns. And so we thank you for that first love. Und so danken wir dir für diese erste Liebe. That you loved us first. Dass du uns zuerst geliebt hast. And because we are loved. Und weil wir geliebt sind. We love. Deshalb können wir lieben. Because we are loved. Weil wir geliebt sind. We serve. Können wir dienen. Let us never mix that order up. Und lass uns nie einfach diese Ordnung da verdrehen oder vertauschen. We always go back to love. Wir müssen immer einfach wieder zurückkehren zu dieser ersten Liebe. That God loved us first. Nämlich, dass Gott uns zuerst geliebt hat. So break our hearts with what breaks your heart. Und brich unser Herzen mit dem, was dein Herz bricht. That we would find ourselves loved. Dass wir einfach uns wiederfinden als die, die geliebt sind. Your beloved. Deine vielgeliebten. Your sons and your daughters. Deine Söhne und deine Töchter. Your princes and your princesses. Deine Prinzen und Prinzessinnen. Thank you for giving us this position. Danke, dass du uns einfach in diese Stellung versetzt hast. And from this place, let us love. Und aus dieser Position, aus dieser Stellung heraus in dir, lass uns lieben. Father, I pray for all those who need to be set free tonight from living for the praises of men and the approval of men. Vater, ich bitte dich, dass all die freigesetzt werden, die nur zu dem Lob und der Anerkennung der Menschen leben. And if that's you tonight, just confess it before the Lord. Und wenn du dich da jetzt wiederfindest, bekenne es vor dem Herrn. Lord, let me not live for the approval of others. Herr, lass mich nicht leben einfach um der Bestätigung der anderen willen. But let me live for your approval. Lass mich vielmehr leben, dass du mein Handeln und mein Leben bestätigst. And that your opinion of me is so much more important than men's opinions of me. Dass ich einfach weiß, dass deine Meinung über mich so viel wichtiger ist als all das, was Menschen über mich vielleicht denken mögen. And let all that we do, our service to you, be for you and not for people. Und lass all unser Dienst, alles, was wir tun, für dich, tatsächlich für dich sein und nicht für andere Menschen zuerst. Set us free from that trap. Und setz uns frei von dieser Falle. The fear of man is a snare. Diese Menschenfurcht ist eine Falle. Thank you, Jesus. Thank you for setting people free right now. Danke, Jesus, dass du jetzt einfach Leute freisetzt, uns freisetzt.